Links und rechts verbünden sich gegen die Mitte. Hallo zusammen, willkommen bei Smalltalkers. Ich bin Gustavo. Und ich bin Dennis. Und unser Thema heute ist die Querfront von links und rechts. Es geht um eine Publikation aus der Süddeutschen Zeitung. Im Artikel wird sich gefragt, gibt es eine solche Querfront? Gegen den Mainstream, gegen andere Parteien. Und diese Studie basiert auf 5000 Facebook-Usern, die nach ihrer Parteipräferenz in ihrem Facebook-Verhalten analysiert werden. Die gesamte Prämisse des Artikels war eine Aussage von Sarah Wagenknecht von den Linken. Wer Gastrecht missbraucht, der hat Gastrecht dann eben auch verwirkt. Und die Tatsache, dass Markus Pretzell von der AfD in einem Tweet sagte, Sarah Wagenknecht sei eine kluge Frau. Nun, ausgehend von dieser Tatsache wird dann die Frage gestellt, gibt es eine Querfront von Linke und der AfD? Nun, zur Studie selbst. Die Studie der Süddeutschen Zeitung zeigt, dass es keine solche Querfront unbedingt gibt, zumindest aus dem, was die Studie als Resultate hergab. Nämlich, dass die Konstellation AfD-Linke in Bezug auf bestimmte Inhalte nicht größer ist in ihrer Übereinstimmung als die Übereinstimmung von anderen Parteikonstellationen mit der AfD oder mit der Linken. Das heißt also, es ist dann vergleichbar zum Beispiel mit der Übereinstimmung der Präferenz der Inhalte von AfD und Grüne, AfD und Liberale zum Beispiel. Ja gut, aber seien wir jetzt mal ehrlich, dass eine Koalition zwischen AfD und der Linken unwahrscheinlich ist. Ich glaube, das hätte ich dir sagen können, bevor ich den Artikel gelesen habe. Ja, aber die Ausgangsfrage ist, ich glaube, da spielt auch ein bisschen die deutsche Geschichte mit. Diese Angst vor der Weimarer Republik, dass links und rechts sich zusammentun gegen die Demokratie und die freiheitlich-demokratische Grundordnung. Und diese Angst schwingt immer noch in der deutschen Wahrnehmung mit. Die Angst der zweiten Weimarer Republik. Links und rechts verbünden sich gegen die Mitte. Die Süddeutsche Zeitung gibt aber zwei Schlagwörter an, die aber das Verhalten in den Social Media der Anhänger von der Linken und der Anhänger der AfD stark unterscheidet. Auf der einen Seite benutzt die Süddeutsche Zeitung das Schlagwort Altruismus für das Verhalten oder Social Media Verhalten der Linken. Und Feindbilder in Bezug auch auf das Nutzen der Social Media durch die AfD-Anhänger. Diese beiden Schlagworte differenzieren sozusagen auch das Verhalten der Nutzung der entsprechenden Medien. Wie wir in der Grafik sehen, sind User, die der Partei Die Linken zugewandt sind, eher gewillt, ihr gefällt mir bei Seiten wie Pro Asyl zu setzen, während es bei Usern, die der AfD zugewandt sind, eher Sachen sind wie Multikulti nicht mit uns oder Bürger sagen nein. Ausgehend von diesen beiden Schlagwörtern heißt dann dementsprechend links, altruistisch. Das heißt, das, was allgemein vielleicht im weitesten Sinne als fürsprechend, im Rahmen einer fürsprechenden Menschlichkeit, zu die Analyse der Süddeutschen Zeitung, während bei den AfD-Anhängern eher ein Feindbild kreiert wird beim Nutzungsverhalten, nämlich, oder beziehungsweise unterstützt wird, nämlich gegen bestimmte Phänomene. Ein weiterer Aspekt, der von der Süddeutschen Zeitung im Rahmen dieser Analyse erwähnt wird, ist, dass widersprüchlicherweise in der Studie Anhänger der AfD in ihren Userverhalten eher sich gegen Personenkult richten, aber besonders Inhalte, die stark personalisiert sind, bevorzugen. Die Süddeutsche benutzt dabei den ironischen Ausdruck die Hausgötter der AfD. Das bedeutet, besondere Persönlichkeiten, die AfD-Nutzer in ihren Inhalten, in ihren stark personalisierten Inhalten, sich besonders gerne anschauen. Nicht überraschend finden wir da Personen wie Frauke Petri oder Alice Weidel, aber auch Heinz-Christian Strache, Donald Trump und auch Marine Le Pen. Der abschließende Punkt der Analyse der Süddeutschen Zeitung wäre das Thema Humor und Comedy. Es ist so, laut Studie der Süddeutschen Zeitung, dass AfD-Anhänger überhaupt keine der größeren Comedy-Sendungen aus dem deutschsprachigen Raum mögen. Hauptsächlich sind es Anhänger anderer Parteien, die besonders diese Sendungen liken. Das sehen wir in der Grafik ganz deutlich, dass Leute, die mit der AfD sympathisieren, ihre Likes eben seltener auf diesen Seiten hinterlassen, beziehungsweise fast gar nicht. Gustavo, was glaubst du, woran könnte es liegen, dass die Leute, die mit der AfD sympathisieren, nicht wirklich deutsche Satire-Sendungen liken? Glaubst du, da gibt es irgendeinen Grund, der uns ins Auge springen könnte? Was meinst du? Absolut. Also zumindest, soweit ich das überblicken kann, ist es so, dass die meisten Comedy-Sendungen im deutschsprachigen Raum die AfD bzw. die FPÖ auch in Österreich als Hauptmotiv der Phänomene, über die man sich lustig macht, aufweisen. Das heißt also, es wäre ein bisschen masochistisch, wenn ein AfD-Anhänger oder ein FPÖ-Anhänger in Österreich sich tatsächlich diese Sendungen anschauen würde, denn man macht sich ja bei ihnen lustig. Richtig, ich meine, gut, ein bisschen Selbstironie würde niemandem schaden, denn die SPD oder CDU wird auch häufiger in der Heute-Show parodiert und wir sehen, dass ihre Anhänger diese Sendung dennoch liken. Mich würde aber auch sehr interessieren, wie die amerikanischen Satire-Sendungen in dieser Aufteilung abgeschnitten hätten. Denn zumindest bei mir in meiner Facebook-Blase sehe ich tatsächlich mehr Beiträge aus Comedy-Shows wie Last Week Tonight mit John Oliver oder der Daily Show mit Trevor Noah oder die Show mit Stephen Colbert, dessen Namen ich gerade vergessen habe. Also ich sehe das tatsächlich viel, viel häufiger als Beiträge der Heute-Show oder von Extra 3. Die Extra 3 finde ich zum Beispiel sehr, sehr selten. Ich denke, dass fremdsprachige Sendungen vielleicht für eine solche breite Analyse, die in die Masse geht, nicht allzu sehr geeignet sind als Sendungen der eigenen Sprache. Ich bin mir ziemlich sicher, dass fremdsprachige Sachen dabei waren. Ja, aber es ist ja so, dass mitunter es viel einfacher ist, wenn man jetzt im Rahmen der Auswahl derer, die analysiert werden als User in ihrem Verhalten, wenn man einfach die Kriterien vereinfacht sozusagen einrichtet. Das heißt, dass alle werden wahrscheinlich Deutsch verstehen, nicht alle unbedingt Englisch, Französisch oder eine andere Fremdsprache. Ach. Die Dinger gehen in Deutschland viral, haben Untertitel, also ich glaube, das Problem sehe ich da nicht wirklich. Vielleicht wollten sie sich auch die Süddeutsche Zeitung ein wenig einfacher machen in Bezug auch auf die Quellen, die die User nutzen. Kann sein. Aber kommen wir mal zum Fazit von dem Ganzen. Ich meine, das wurde letztendlich doch auch schon vorweggenommen. Die sagen, ja, die Anhänger der Partei Linke und die Anhänger der Partei AfD haben kaum was miteinander zu tun. Es gibt die Überraschung. Nein, es gibt. Die Ausgangsfrage ist, gab oder gibt es eine Querfront gegen die Mitte? Und zwar von Linken und AfD-Anhängern. Und ich denke, dass diese Analyse der Süddeutschen Zeitung sehr gut belegt anhand der Verhaltens Muster der Facebook-Usern, dass es eine solche Querfront im Sinne auch einer Weimarer Republik gegen die Mitte, gegen die Demokratie und die Freiheit nicht gibt. Ja gut, aber wie gesagt, ich glaube, würde man eine Person einfach auf der Straße fragen, würde man zum selben Ergebnis kommen. Es wäre wahrscheinlich nicht so empirisch, aber wie gesagt, siehst du einen Sinn für diesen Artikel? Denn es ist ja eine ganze Reihe von diesen Artikeln in der Süddeutschen erschienen zu diesem Thema, zu dieser Analyse. Siehst du den Sinn, siehst du den Mehrwert darin oder fühlt es sich an wie Fluff? Nein, also ich denke einfach nur, dass die Mitte besorgt ist und dass bestimmte Medien es ausschlachten. Ausgangspunkt immer wieder, auch bei diesen Analysen und bei diesen Artikeln zum Thema Querfront und Fremdenfeindlichkeit, Feindbilder, ist aber mehr als die beiden Parteien, vor allem Wagenknecht. Das heißt, Wagenknecht als Anknüpfungspunkt einer breiten Front von links und rechts gegen das politische Establishment und gegen Toleranz und Demokratie. Ich persönlich sehe es nicht so und ich denke auch nicht, dass unsere freiheitliche demokratische Grundordnung durch Frau Wagenknecht in Gefahr geraten wird. Das ist richtig, vor allem weil wir ganz genau wissen, dass die Position von Frau Wagenknecht, also ihre, ich sag mal, kontroversesten Position, auch die Aussage, die am Anfang erwähnt wurde, überhaupt nicht von ihrer gesamten Partei vertreten wird. Das heißt, sie ist da inzwischen letztendlich ein bisschen ein Querschläger, wenn man so sagen will, was vielleicht gar nicht so dumm ist, denn somit holt sie sich eventuell Wähler vom eher rechteren Rand, ohne die linkeren Wähler zu verlieren, aufgrund der Tatsache, dass die Partei ja komplett gegen Wagenknecht ist. Ganz recht. Die Basis ihrer Partei teilt nicht alle ihre Ansichten. Und es gibt nicht alle ist noch nett gesagt. Okay. Aber es gibt dementsprechend auch eine innerparteiliche Auseinandersetzung. Frau Wagenknecht steht auch ein bisschen allein mit einiger in ihrer Ansichten. Erinnere dich an die Tortensache. Ja, nein, also aber dennoch, also ich denke, es gibt eine solche Querfront nicht. Ich weiß nicht, ob diese Analyse der Süddeutschen Zeitung tatsächlich notwendig war, um das nochmals empirisch zu belegen. Notwendig es ist genug, dass wir ein Video darüber machen. Ja, allerdings. Aber letztendlich ist es so, zumindest haben wir jetzt den empirischen Beleg dafür, dass es eine solche Querfront nicht gibt. Okay, und jetzt habt ihr es. Nach einem über 10 Minuten langen Video habt ihr erfahren, dass dieser Artikel nicht unbedingt nötig ist. Aber wie immer, wie ist denn eure Meinung? Fandet ihr den Artikel vielleicht doch nötig und die Herangehensweise interessant? Und glaubt ihr vielleicht, dass es trotz des Artikels es dennoch eine Querfront gibt? Wir freuen uns natürlich über jeden Kommentar und wenn euch das Video gefallen hat, dann liked es und teilt es. Danke und ciao. Ciao.